Erster, wer kommt von Edom? Seine Kleider sind rot, von Bozra. Er ist schön gekleidet und geht mit Kraft. Er sagt, ich verspreche Gerechtigkeit und kann retten. Zweiter, warum sind deine Kleider rot? Sie sehen aus wie die Kleider eines Mannes, der Trauben presst. Dritter, ja, ich habe die Trauben allein gepresst. Niemand von den Völkern half mir. Ich trat sie nieder in meinem Zorn. Ihr Saft spritzte auf meine Kleider. So machte ich alle meine Kleider schmutzig. Vierter, ich wollte Rache nehmen. Die Zeit, um mein Volk zu retten, war gekommen. Fünfter, ich sah mich um, aber es gab keinen Helfer. Niemand unterstützte mich. Mein eigener Arm half mir. Mein Zorn gab mir Kraft. Sechster, so besiegte ich die Völker in meinem Zorn. Ich zerstörte sie. Ich ließ ihr Blut auf die Erde fließen. Siebter, ich will von Jahwes Güte erzählen. Ich will von seinen großen Taten sprechen. Er hat uns viel Gutes getan. Er war sehr gut zum Volk Israel. Er war barmherzig und gnädig zu ihnen. Achter, Jahwe sagte, sie sind mein Volk. Sie sind meine Kinder und werden mich nicht betrügen. So wurde er ihr Retter. Neunter, wenn sie in Not waren, war er auch in Not. Sein Engel rettete sie. Aus Liebe und Mitleid befreite er sie. Er hob sie hoch und trug sie immer, in alten Zeiten. Zehnter, aber sie waren ungehorsam. Sie machten seinen Heiligen Geist traurig. Dann wurde er ihr Feind. Er selbst kämpfte gegen sie. Elftes, sein Volk dachte an die alten Zeiten, an Mose. Wo ist der, der sie aus dem Meer führte? Wo ist der Hirte seiner Herde? Wo ist der, der ihnen seinen Heiligen Geist gab? Zwölfter, er führte Mose mit seinem starken Arm. Er teilte das Wasser vor ihnen. So wollte er, dass sein Name immer bekannt ist. Dreizehnter, er ließ sie durch das tiefe Wasser gehen. Sie gingen wie ein Pferd durch die Wüste. Sie fielen nicht. Vierzehnter, Jahwes Geist brachte sie zur Ruhe, wie Vieh, das ins Tal geht. So hast du dein Volk geführt. Du wolltest, dass dein Name groß ist. Fünfzehnte, schau vom Himmel herab, aus deiner heiligen und schönen Wohnung. Wo sind dein starkes Handeln und deine Macht? Dein Mitleid und deine Liebe sind nicht mehr da für uns. Sechzehnter, sicher, du bist unser Vater. Abraham kennt uns nicht, und Israel weiß nichts von uns. Du, Jahwe, bist unser Vater. Dein Name ist unser Retter seit langer Zeit. Siebzehnter, warum lässt du uns von deinen Wegen abkommen, Jahwe? Warum machst du unser Herz hart, damit es dich nicht mehr fürchtet? Komm zurück zu deinen Dienern. Komm zurück zu den Stämmen, die dir gehören. Achtzehnter, für kurze Zeit haben unsere Feinde deinen heiligen Berg besetzt. Sie haben deinen heiligen Ort zerstört. Neunzehnter, wir sind wie Menschen, über die du lange nicht mehr herrschst. Wir sind wie Menschen, die nie deinen Namen trugen. Ach, wenn du doch den Himmel öffnen und herabkommen würdest. Dann würden die Berge vor dir zittern.